Laut dem südkoreanischen Sender KBS weitete sich in Südkorea der Kampf der Arbeiter um Existenzrechte aus. Die Hyundai-Auto-Zweigstelle der Metallarbeitergewerkschaft und die Hyundai-Schwerindustriegewerkschaft traten in einen gemeinsamen Streik ein. Diese Aktion, an der 10.000 Gewerkschaftler teilnehmen, schlossen sich die Gewerkschaftler von der Samsung-Schwerindustrie und dem Schiffbauwesen an. Die Gewerkschaften von 5 Schiffbauunternehmen, darunter Daewoo Schiffbau, hielten Meeting ab. Der Generalverband der Demokratischen Gewerkschaften Südkoreas führte am 20. Juli einen landesweiten Generalstreik durch.